scheint, als hätte es in meinem Leben so etwas schon mal gegeben. Es lässt sich einfach nicht fassen, ich möchte es nie wieder loslassen. Ich kann's mit Worten nicht erklären, kann mich nicht dagegen wehren. Ich lass es einfach passieren, und es wird so oder so triumphieren. Es war die ganze Zeit verborgen, es hat sich nie gezeigt. Es lag dort einsam und verloren, nun ist es wieder neu geboren. Mit jeder Sekunde, mit jedem Augenblick wird es stärker und stärker, und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Es ist schon viel zu spät. Ich saug es einfach in mir auf, ich sammle Bilder in mir. Ich baue Träume und ein Haus aus Karten mit dir. Ich hab den Boden längst verloren, auf dem ich bis dahin stand. Ich lerne endlich wieder fliegen, und ich halte deine Hand. Komm, wir ziehen mit den Wolken, die Luft ist klar und rein. Und ich will wie die Sonne und der Mond für dich sein. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, und dieser Schritt hier geht nach vorne. Ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Es ist schon viel zu spät. Scheint, als hätte es in meinem Leben so etwas schon mal gegeben. Es lässt sich einfach nicht fassen, ich möchte es nie wieder loslassen. Mit jeder Sekunde, mit jedem Augenblick wird es stärker und stärker, und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Es ist schon viel zu spät. Und ich saug es einfach in mir auf, ich sammle Bilder in mir. Ich baue Träume und ein Haus aus Karten mit dir. Ich hab den Boden längst verloren, auf dem ich bis dahin stand. Ich lerne endlich wieder fliegen, und ich halte deine Hand. Komm, wir ziehen mit den Wolken, die Luft ist klar und rein. Und ich will wie die Sonne und der Mond für dich sein. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, und dieser Schritt hier geht nach vorne. Ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Und ich weiß, es gibt keinen Weg zurück. Es ist schon viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Es ist schon viel zu spät.